Lisa. Grau endet dieser Tag, wie er begann, es riecht nach Schnee. Schon hetzt der Nordwind, halt verwies das Laub durch die Allee. Geschwärzte Regen, schwere Blätter huschen tief geduckt, wie Ratten dicht an mir vorüber, bis der Nebel sie verschluckt. Nichts hält mich mehr in dieser Kälte hin. Bin auf dem Weg zu dir, ich lasse alles hinter mir. Bin auf dem Weg zu dir. Busfahrer hocken an der Autobahn, auf der Leitplanke taub vom Lärm. Blind von giftigem Fraß und würgen traurig am Gedärm. Der plattgewalzten Katzensatt durchtränkt mit Ölgestank. Auch ich hab zu viel Aas gefressen und auch ich fühle mich krank. Kälte bin auf dem Weg zu dir, ich lasse alles hinter mir. Bin auf dem Weg zu dir. Lisa, du auf deiner Insel, klingt dein Lachen noch so warm. Schimmert noch wie früher dieser feine Flaum auf deinem Arm. Und deine Mähne rollt sie immer noch so schwer und dicht, mal über deinen braunen Nacken und mal über dein Gesicht. Oh, oh, oh, Lisa, nichts hält mich mehr in dieser Kälte hier. Bin auf dem Weg zu dir, ich lasse alles hinter mir. Bin auf dem Weg zu dir. Oh, oh, oh, Lisa, nichts hält mich mehr in dieser Kälte hier. Bin auf dem Weg zu dir, ich lasse alles hinter mir. Bin auf dem Weg zu dir.